Viertes Kapitel, das Land des Kaisers von China. Oder Kuba kann keine Insel sein, weil sie nicht darf. Weltgeschichte. Zum Beispiel? 1494, Vertrag von Tordesillas. Teilung der Welt? Nein. In ein spanisches und portugiesisches Kolonialreich. Steht da. In einem seit 30 Jahren und in über 2 Millionen Exemplaren aufgelegten Taschenbuch zur Weltgeschichte. Es waren natürlich zwei. Ein portugiesisches und ein nicht etwa spanisches, sondern kastilisches und schon gar nicht kolonialreich. Davon ahnte noch keiner etwas. Sie teilten. Weiter heißt es da Papst Alexander der VI. Das war in einer der päpstlichen Bullen im Jahr davor. Sie werden in dem Vertrag von 94 nicht einmal erwähnt. Legt als Grenze eine Demarkationslinie fest. Bei ihm hieß es, noch ganz schlicht und recht, eine Linie. Circa 370 Meilen westlich der Azoren. Außer westlich stimmt dann nichts. Es war nicht circa, sondern exakt. Und beim Papst waren es 100 und nicht wie im Vertrag 370. Und in dem war nicht von den Azoren, sondern von den Kapverden die Rede. Vor allem waren es keine Meilen, sondern Leguas. Im Deutschen lange Zeit wiedergegeben mit spanischen Meilen. Wenn die einem nicht spanisch bleibt, misst sie mit einem Mal nur noch 1,8 Kilometer statt wie richtig 5,6. Ein meilenweiter Unterschied, den die modernen Lexika auf dem Höhepunkt des geografischen Wissens nicht mehr wahrnehmen, wenn sie von Entfernungen zwischen den West- und den Ostküsten des Atlantik handeln. 2060 Kilometer statt 660 Kilometer. In Wirklichkeit geht die Geschichte so. Portugal und Kastilien sind dabei, den Atlantik zu erkunden und die der Westküste Afrikas vorgelagerten Inseln in Besitz zu nehmen. 79 im Friedensvertrag von Alcasovas zwischen Kastilien und Portugal kamen die Kanaren an Kastilien, alles andere, gerechnet südlich von der Breite des Cap Bojador, gehörte in den Herrschaftsbereich des portugiesischen Königs. 1493 fährt der Genuese Cristóbal Colón im Auftrag der kastilischen Krone aus a descubrir y ganar ciertas islas y tierra firme en la mar oceana, um gewisse Inseln und festes Land im ozeanischen Meer auszumachen und einzunehmen. Kein Wort von Indien, Chipangu oder Catay. König Dom João, Zweiter seines Namens von Portugal. Il Principe Perfetto nannte ihn Machiavelli. Der vollkommene Fürst. João und Fernando waren die Vorbilder Machiavellis. Schon mit 19 war João Leiter des expansiven Hochsee- und Fernfahrtunternehmens der Ritter vom Christusorden, seit 9 Jahren König von Portugal und inzwischen 38 Jahre alt. Wenn er bei der Beseitigung eines Gegenspielers ganz sicher sein wollte? Wie im Falle des Herzogs von Bragança, seinem Gegner bei der Thronbesteigung, brachte er ihn eigenhändig um. Er lud das Opfer zu einem Essen ein, stand irgendwann spontan auf, um den anderen zu umarmen und stach zu. Auf der linken großen Tafel der Anbetung des heiligen Vinzenz draußen vor dem Tor von Nuno Gonçalves im Museu de Arte Antiga in Lissabon steht er neben seinem Onkel Dom Henrique, dem sogenannten Seefahrer. Die linke schmale Kinderhand artig auf den Schwertknauf gelegt. Ein aufgeschossener Junge mit vollem Mund und unendlich traurigen Augen. Der kleine Prinz. Es ist nicht sein Gesicht. Er hat es mit dem des Sohnes Afonso übermalen lassen. Im Juli 91, er war mit Gästen an den Tajo geritten zum Baden. Afonso wollte nachkommen. Stattdessen hat er ein ihm unbekanntes Pferd genommen und ist wie ein Wilder durch die Gegend galoppiert, ins Schleudern gekommen und hat sich überschlagen. Die ganze Schädeldecke soll aufgeschlagen gewesen sein. Er kam nicht mehr zu Bewusstsein, gerade 17 Jahre alt, 7 Monate und 3 Wochen nach der Heirat mit Isabel, der ältesten Tochter von Fernando und Isabel. O Herr, ewiger Gott, wie unerforschlich sind deine Geheimnisse. Welche Sünden kann ein so engelhaftes Geschöpf, ein Mensch in so zartem Alter, sich auf die Seele geladen haben, um einen so unglücklichen und so plötzlichen Tod ohne die Gnade der Beichte und des Abendmahls zu sterben. Ein bisschen vorsichtiger reiten. Ein schwerer Schlag für Don Juan. Er ist sowieso schon angeknackst. Mit 38 ein alter Mann, Wassersucht und beginnende Uremie. Aus der Traum. Ohnmachten. Ohnmächtig, angesichts der Tatsache, keinen Erben zu haben. Mit ihm stirbt das Haus Avis. Es ist bitter. Don Juan, der am liebsten der ganzen Braganza-Sippe den Hals durchgeschnitten hätte, muss nun Manuel aus deren Hause, seinen Schwager, als seinen Erben und Thronfolger einsetzen und ihm das komplette Indienpaket, die Arbeit von 3 Generationen, als Krönungsgeschenk in den Schoß legen. Wenn sein Sohn Afonso wenigstens die Tochter von Fernando und Isabel geschwängert hätte. Das strategische Heiratsroulette der 3 iberischen Kronen, Aragon, Kastilien und Portugal, um sie unter einen Hut zu bringen, war nicht aufgegangen. Verwandtschaftsverhältnisse wie in entlegenen Bergdörfern. Ohne päpstlichen Dispens konnte kaum noch eine Ehe geschlossen werden. Die Kronen von Kastilien und Portugal hatten sich 79 nach dem verheerenden Erbfolgekrieg zwischen Joans Onkel Afonso dem V. und Isabel und Fernando zu einer gegenseitigen Strategie der Konfliktvermeidung verstanden. Die Ehe zwischen Joaos Sohn Afonso und der älteren Tochter von Fernando und Isabel gehörte zu den vertraglichen Abmachungen. Mit großem Brimborium war sie 90 in Évora gefeiert worden. Weil in Lissabon mal wieder die Pest ihr Wesen trieb. Und auch dies wieder ein Schuss ins Leere. Heiratspolitik hat eben ihre eigenen Tücken. Eine Art umgekehrtes russisches Roulette. Welcher Schuss bleibt nicht stecken? Joao hatte nicht mehr die geringste Hoffnung, noch einen Nachfolger zu zeugen. Sonst hätte er ja die Witwe seines Sohnes heiraten können. Das wohl auch nicht gerade. Seinen Bastard George durch die Cortes anerkennen zu lassen, hatte er gegen Doña Leonor und den ganzen Hof keine Chance. Die Dynastie Avis stirbt. Die Heiratspolitik wird von den Braganza fortgesetzt. Deshalb wird nach Joaos Tod sein Schwager, der neue König Manuel, die Witwe von Joaos Sohn Afonso heiraten. Sie stirbt bei der Geburt des Thronfolgers Miguel. In seiner Person wären die drei Kronen vereinigt. Miguel stirbt als Dreijähriger. Deshalb wird Witwer Manuel seine Schwägerin Maria, die jüngere Schwester seiner verstorbenen Frau und jüngste Tochter von Isabel und Fernando, heiraten. Marias Tochter Isabel? In puncto Namensgebung waren sie offenbar sehr konservativ. Heiratet dann Carlos, den Enkel von Fernando und Isabel, den katholischen Königen? Unseren Kaiser Karl. Und bringt ihm Sohn Felipe zur Welt. Den zweiten seines Namens von Spanien. Ja, jetzt endlich von Spanien. Dass dieser seine Erbansprüche geltend macht, gereicht nicht unbedingt zur einhelligen Begeisterung der ganzen Länder. Das alles liegt noch in Gottes Hand, als Cristóbal Colón bei seiner Rückkehr von der ersten erfolgreichen Expedition nach Westen durch einen Sturm in die Mündung des Tajo verschlagen, erst einmal bei den Portugiesen auftaucht. So ganz zufällig. Und ganz Don Cristóbal, der Großadmiral des Ozeanischen Meeres und Vizekönig und Generalgouverneur der Inseln und Festländer im bekannten und unbekannten Indien. Don Joao lädt ihn persönlich ins Kloster Santa Maria das Virtudes am Anfang des Valle do Paraíso, 30 Meilen von Lissabon, zum großen Empfang ein. In Lissabon ist wieder mal die Pest am Werk. Joao ist der Meinung, die von Colón gefundenen Objekte gehörten sowieso in seinen Zuständigkeitsbereich und müssten in diesem Fall, wie 79 vereinbart, ausgeliefert werden. Don Cristóbal, sie wurden aber nicht im Süden und Osten von Cap Bojador gefunden, sondern im Westen. Don Joao, das kann jeder sagen. Don Cristóbal, ich bin doch nicht blöde. Don Joao möchte, dass einer von Don Cristóbals mitgebrachten Indianern ihm mit getrockneten Bohnen die Lage der Insel markiert. Bohnen wieder einsammeln, der nächste Indianer. Und der nächste und wieder dasselbe Bild. Der König von Portugal kriegt's mit der Wut. Oh, hätte ich doch. Die Höflinge sollen angesetzt haben, dem Gast des Hauses den Garaus zu machen. Dom Joao habe sie zurückgehalten. Was wirklich war, bleibt im Dunkeln. Am nächsten Tag jedenfalls besuchen die beiden gemeinsam die Königinmutter zu Kaffee und Kuchen. Gut einen Monat später wird der Held des Ozeanischen Meeres von Fernando und Isabel in Barcelona triumphal empfangen. Der Admiral hatte natürlich schon von Lissabon aus den Königen eine Nachricht geschickt, er sei mit Erfolg zurückgekehrt und welchen Standpunkt der König von Portugal vertrete und dass er die Absicht habe, eine Armada zur Sicherung seines Besitzes auszusenden. Fernando und Isabel brauchten als Erste seine päpstliche Legitimation, wie Joao sie schon besaß. An die sie sich auch gehalten haben. Sie brauchten etwas, das Ozeanische Meer nach Westen betreffend, wie es Joao nach Süden und Osten zugestanden worden war. Wie gut, dass der Papst ein Landsmann war. Die Borges kamen aus Valencia. Und Rodrigo Borja war gerade zur rechten Zeit Papst geworden, Alexander der VI. 8 Tage, nachdem die Expedition in die westlichen Gegenden des Ozeans unter Cristóbal Colón in Palos gestartet war. Merkwürdig. Am 6. August... 3 Tage nach dem Aufbruch hatte das Konklave begonnen. Kardinal Borjas Aussichten waren nicht sehr vielversprechend. Also Ausländer. Seine Rivalen waren Ascanio Sforza und Giuliano della Rovere, 2 Italiener. Von den Ausländern gab man mehr Chancen dem Erzbischof von Lissabon, Jorge da Costa. Das wäre 93 eine ganz andere Konstellation gewesen. In den ersten beiden Wahlgängen bekamen da Costa und Borja die gleiche Zahl Stimmen. Im dritten, am Morgen des 10. August, hatte Borja erst 8 Stimmen der versammelten 23 Kardinäle, doch Costa noch immer 7. Aber in der Nacht auf den 11. hatte es der Mann aus Valencia geschafft. Er war der reichste von allen und hatte seinen gesamten Besitz dafür anderen Kardinälen geopfert. Mit der Wurst nach der Speckseite geworfen. Wie gut für Fernando und Isabel ein Dreivierteljahr später. Aber mit der offiziellen Obedienzleistung ließen sie sich Zeit bis zum 19. Juni 93. Schon am 3. Mai verfasst Papst Alexander die Bulle Inter Cetera. Sie reichte so nicht aus. Insgesamt musste er 4 Bullen verfassen, bis die Sache richtig formuliert war. Die erste Inter Cetera vom 3. Mai, die zweite Inter Cetera vom 4. Mai, die Eximie Devotionis, einmal vom 3. Mai, einmal vom 4. datiert, die Dudum Siquidem vom 26. September. Also zu Anfang 3 Bullen in 2 Tagen. Da war wohl im Vatikan der Teufel los und die Botschaften sind zwischen Barcelona und Rom und Lissabon wie durch Hexerei nur so hin und her geflogen. Irrtum. Die zweite und dritte Bulle sind vordatiert. Das erweckt einen falschen Eindruck. So schnell funktionierten die Kommunikationsmittel damals nicht. Sie ließen sich damals auch manchmal reichlich Zeit, bestimmten Verpflichtungen nachzukommen. Wie die Könige mit der Obedienzleistung. Sie ließ noch immer auf sich warten, als am 3. Mai die erste Intercetera ausgefertigt war. Der Papst benutzt zum ersten Mal Fernando und Isabel gegenüber das Attribut katholisch. Ihm als wahre katholische Könige und Fürsten bekannt. Was sie durch die Eroberung von Granada bewiesen hätten. Um aber das Reich Christi weiter zu verbreiten, wolltet ihr gewisse weite entfernte und unbekannte und von anderen bisher nicht wieder aufgefundene Länder und Inseln suchen und ausfindig machen. Fundsachen. Deshalb hätten die Könige unseren geliebten Sohn Christophorus Kolon nach Westen, das heißt zu den indischen Ländern hin ins Ozeanische Meer ausgeschickt und tatsächlich solche Inseln und Länder gefunden. Wohin bisher keiner mit dem Schiff gekommen ist. Da gäbe es Gold und Gewürze und die Bevölkerung ließe sich dem katholischen Glauben zuführen und deshalb möchten sie auch weiter dort nach Land und Inseln suchen. Übertragen wir euch aus unserer apostolischen Vollmacht alle besagten Länder und Inseln, die schon gefundenen und die noch zu findenden, mit allen Rechten euch und allen euren Nachfolgern für immer, den Königen von Kastilien und Leon. Ausgenommen, was schon einem christlichen Fürsten rechtmäßig gehört. Sie erhalten dieselben Privilegien, wie sie die Könige von Portugal für Teile von Afrika, Guinea und Laminia bekommen hatten. Ungeachtet irgendwelcher Zugeständnisse in früheren Bullen. Die Verbreitung des Glaubens wird betont und allen anderen Herrschern, bei schweren Kirchenstrafen, das den Königen von Kastilien zugesprochene Gebiet des Ozeans verboten. Die westlichen Teile, die im Ozeanischen Meer nach den indischen Ländern hinliegen. Am 23. Mai setzt in Barcelona hektische Tätigkeit ein. Zur Finanzierung Anweisungen, die von den vertriebenen Juden zurückgelassenen Geldsummen, Güter, Werte, Kreditverschreibungen und Wertsachen einzutreiben und liquide zu machen. Anordnungen zum Kauf für die Ausrüstung, Befreiung von Taxen, Unterstützung durch die Behörden, Bereitstellung des entsprechenden militärischen Kontingents und zur Anfertigung von Schiffszwieback. Cristóbal Colón bekommt die 10.000 Maravedis jährlich zugesprochen, die für den ausgesetzt gewesen waren, der als erster im Westen Land entdeckt hatte. Die Prämie hat der Admiral einem einfachen Seemann streitig gemacht und damit die uneheliche Mutter seines zweiten Sohns Fernando abgespeist. Ende Mai ist er schon nicht mehr in Barcelona, sondern hat sich nach Andalusien aufgemacht. Am 1. Juni schreiben die Könige ihm: Wir haben euren Brief gelesen und was ihr über die Schiffe schreibt, die, wie ihr wüsstet, der König von Portugal ausgeschickt hat, deckt sich mit dem, was wir hier erfahren haben. Und was das andere in eurem Schreiben betrifft, erscheint uns ausgezeichnet, was ihr sagt, und so soll es gemacht werden. Stellen mit solchen Andeutungen finden sich immer wieder in Briefen der Könige an Colón. Um was es geht, ist unbekannt. Aber es geht daraus hervor, dass im Hintergrund noch etwas geschah, was die Könige an dem Brief nicht anvertrauen mochten. 12. Juni. Die Könige an den Admiral. Soeben ist unser Abgesandter an den König von Portugal zurückgekommen. Auf die Frage, warum er Karavellen zu unseren gefundenen und zu findenden Inseln und Ländern geschickt habe, antwortet er vernünftig. Uns scheint auch, er gehe konform mit unserer Meinung, dass jeder bekommen soll, was ihm gehört. Er werde uns seine Gesandten schicken, die aber noch nicht gekommen sind, und bis zu ihrem Eintreffen werde er keine Schiffe aussenden. Am 19. Juni hält Kardinal Bernardino de Carvajal endlich die Obedienzrede für die Könige vor Alexander dem VI. Das Gerücht geht um, er habe sich unverschämte Bemerkungen zur päpstlichen Politik und Duldung der Maranen in Rom herausgenommen. Ein Gerücht und nicht sehr wahrscheinlich. Es passt kaum zu seiner Rede. Jesaja 11,6. Kalb und Löwe weiden zusammen. Ein kleiner Knabe kann sie hüten. Zum Zeichen der Einigkeit zwischen Alexander und dem Herrscherpaar. Aber immerhin fast ein Jahr nach der Krönung des Pontifex. Das Kalb für den Stier. Das Emblem der Borcher. Und der Löwe für Leon und dessen Königin. Und letztlich hat der Herr ihnen unbekannte Inseln nach den indischen Ländern hingeschenkt, die sie als höchstes und eine Zierde des ganzen Erdballs schätzen. Inzwischen konnte die Bestätigung für den Erhalt der Bulle aus Barcelona gut in Rom sein. Aber der Text der Bulle hatte offenbar doch noch nicht richtig formuliert, was Ferdinand und Isabel gegenüber João von Portugal brauchten. Oder jemandem war der Einfall mit der berühmten Linie gekommen. Gut eine Woche nach der Obedienzrede, am 28. Juni, verfasst der Papst die zweite Intercetera. Vordatiert auf den 4. Mai. Das ist die berühmte Weltteilungsbulle Alexanders des VI. Eine Linie vom arktischen Pol. Eine Linie. Also von Norden zum antarktischen Pol, also Süden, soll 100 Leguas westlich der sogenannten Azoren und Kapverden gezogen werden. Westlich und südlich versus Occidentem et Meridiem. Heißt es. Auch die gefundenen und noch zu findenden Inseln und festen Länder betreffen, nach Westen und Süden hin, von besagter Linie aus, gehören den Königen von Kastilien und Leon. Es heißt auch einmal, alles, was jenseits der Linie nach Indien zu oder in Richtung irgendeiner anderen Gegend liegt. Vorausgesetzt, es gehört nicht schon einem christlichen Herrscher. Damit wird dem König von Portugal wohl bestätigt, was ihm bisher gehört. Aber er lässt Kastilien etwas zu viel Spielraum. Anfang Juli jedenfalls wird die dritte Bulle, Eximie Devotionis, publiziert. Auch sie vordatiert auf Anfang Mai. Sehr knapp gehalten und leicht ironisch. Die Aufrichtigkeit eurer ausnehmenden Ergebenheit uns und der römischen Kirche gegenüber ist nicht unwürdig belohnt zu werden. Würdig also nicht. Der Heilige Vater scheint von dieser Angelegenheit genug zu haben. Er bestätigt kurz den Inhalt der früheren Bullen, aber schreibt plötzlich von allen fernen und unbekannten Festländern und Inseln in Richtung der westlichen Gegenden und die Teil des Ozeans sind. Eine deutliche Einschränkung der Formulierung davor. Andererseits wird bestätigt, dass die Könige dieselben Rechte haben wie die Könige Portugals in Afrika. Ungeachtet... Heißt es diesmal aber sogar ausdrücklich... ...der in diesen gewährten Privilegien. Am Rande erwähnt wird, dass Alexander die Bullen gratis ausgefertigt hat. Obwohl auch er jeden Pfennig braucht. Genau wie die Könige. 27. Juli. Die Könige an Colon. Die Gesandten des Königs von Portugal sind immer noch nicht eingetroffen. Halten Sie uns auf dem Laufenden, ob in Portugal Schiffe ausgerüstet werden. Sollte er eine Armada gegen euch aufstellen, dann würden wir das Doppelte, was uns an Stärke der Portugiesen bekannt ist, aufbringen. Aber machen Sie schnell. 4. August. Die Bulle, um die wir wegen der Länder und Inseln nach Rom geschickt hatten, ist eingetroffen. Sie erhalten schnellstens eine beglaubigte Abschrift, damit sie sie da unten publik machen. Die Gesandten sind immer noch nicht angekommen. Schickt uns in jedem Fall die Seekarten, bevor ihr aufbrecht. 18. August. Wir wünschen nicht, dass sich der Aufbruch noch weiter verzögert. Beeilen Sie sich bei der Ausrüstung. Heute ist ein Tag im Verzug mehr als bisher 20 Tage. Was Sie von der Karavelle mitteilten, die der König von Portugal von Madeira aus auf Fahrt geschickt hat, und wie Sie sich um die Sache kümmern wollen, scheint uns richtig zu tun. Vor 3 Tagen sind die Botschafter aus Portugal gekommen. Wir glauben sicher, dass Vernunft und Gerechtigkeit sich durchsetzen werden. Sie müssen sich auf jeden Fall der portugiesischen Küste fernhalten, damit man nicht ihren Kurs entdeckt. Isabel, privat an Don Cristobal. Jeden Tag begreifen wir mehr, was wir euch zu verdanken haben und werden es euch vergelten. Schickt die Seekarte, die ihr anfertigen solltet, sobald ihr sie fertig habt. Und beeilt euch mit der Abreise. Der König wird wohl mit Portugal zurechtkommen. Aber bleibt wachsam und bringt euch nicht in Gefahr. Am 25. September bricht der Admiral mit 17 Schiffen, 1500 Mann, Seeleuten, Soldaten, Handwerkern, einigen Priestern... Und keiner einzigen Frau. ...von Cadiz zu seiner zweiten Expedition auf. Am 26. gibt der Papst in Rom die 4. Bulle, Dudum Sequidem, heraus. Alexander macht noch 2 Korrekturen, aber gibt deutlich zu erkennen, dass es jetzt damit ein Ende hat. Es ist schon eine Weile her, dass ich euch die Rechte über die bewussten Inseln und Festländer übertragen habe. Und hiermit setze ich euch in diese Rechte ein. Der erste entscheidende Passus? Da es passieren kann, dass auf der Fahrt nach Westen und Süden einer in den Gegenden des Ostens landet und auf Inseln und Länder stößt, übertrage ich euch auch für sie dieselben Rechte, wie in den früheren Bullen ausführlich enthalten, und dehne sie auf alle nach Westen und Süden gefundenen und zu findenden Inseln und Festländer aus. Wörtlich, ob sie dort sein mögen oder sein sollen oder überhaupt erst zum Vorschein kommen werden, sei es in den westlichen oder südlichen Gegenden, und in den östlichen Ländern und denen Indiens. Der zweite entscheidende Passus, ungeachtet irgendwelcher Privilegien etc., die an wen auch immer vergeben worden sind, ob Könige, Fürsten, Infanten oder Ritterorden. Damit war direkt Portugal gemeint. Alle an Dom Henrique vergebenen Rechte wurden beschränkt. Im Übrigen werden die 3 vorangegangenen Bullen Wort für Wort bestätigt in diese aufgenommen. Weil in ihnen ihr Zweck zu Genüge ausgedrückt worden ist. Irgendwann in der ersten Oktoberhälfte wird König Joao von dieser letzten Bulle erfahren haben. Da war der Admiral mit seiner großen Flotte schon über alle Berge und brauchte von Portugal nichts mehr zu befürchten. Ganz Portugal war empört über die Verfügung des Papstes. Die Ausweitungsbulle wurde sie im Volk genannt. Dom Joao musste verhandeln. Er und Fernando und Isabel haben jeden persönlichen Kontakt gemieden und auch den Vertrag später getrennt unterzeichnet. Die Verhandlungen führten ihre Vertreter und den Rest besorgten Kuriere. Im Vertrag von Tordesillas ist Dom Joaos erster Schritt zu einer Einigung enthalten. Lissabon am 8. März 1494. Das ist auf einen Tag genau 1 Jahr nach seiner Begegnung mit dem erfolgreich heimkehrenden Colon. Da es wegen der Rechte an diesen neuerdings gefundenen und noch zu findenden Inseln und Ländern Auseinandersetzungen geben könnte... Was unser Herrgott nicht gut heißt. ...und um der tiefen Liebe und Freundschaft zwischen uns und damit Frieden und Eintracht noch fester erhalten werden, ist es unser Wille, das Meer, in dem besagte Inseln gefunden wurden und noch zu finden sind, auf vernünftige und festgelegte Weise zu teilen. Er gibt seinen Vertretern umfassende Vollmacht, über das Ozeanische Meer mit seinen Inseln und Festland eine Grenze zu vereinbaren. Definiert nach Windrichtungen und Graden von Nord und Süd. Damit jeder weiß, was wem innerhalb welcher Grenzen an Land gehört. Die von Alexander in der zweiten Intercetera definierte Nord-Süd-Linie von Pol zu Pol wird weder von Dom Joao noch von Fernando und Isabel erwähnt. Die Seekarten damals waren Portulane, aufgeteilt nach einem System von Windrosen. Die Weltkarten der Kosmographen nach Ptolemäus hatten ein Gradnetz von nördlichen und südlichen Parallelen und östlichen Längen, aber mit der Seefahrt hatte das nichts zu tun. Die Portulane kannten Windrichtungen, Entfernungsangaben und den Stand des Nordsterns, und die Seefahrer kamen damit zurecht. Bis weit ins 17. Jahrhundert. Obwohl Mercator längst eine Projektion mit Gradnetz erfunden hatte, die erlaubte, den Kurs eines Schiffes immer als gerade Linie zeichnen zu können. Am 7. Juni 1994, innerhalb von 48 Stunden, haben die Bevollmächtigten beider Seiten den Vertrag unter Dach und Fach. Die gerade Linie von Pol zu Pol durch den Ozean ist wieder da. Jetzt bei 370 Leguas westlich der Kapverden. Etwas genauer schon als in der Bulle, westlich der Azoren und Kapverden. Das kann je nach der gewählten Insel einen Unterschied von 9 Längengraden ausmachen. Jetzt beträgt der Unterschied nur noch 3 Grad. Wo diese Linie verläuft, soll nach Graden oder auf andere Weise, wie es am besten und schnellsten geht, bestimmt werden. Aber es sollte eine absolut gerade Linie vom Nordpol zum Südpol sein, die exakt 370 Leguas westlich von einem nicht genau festgelegten Ort entfernt war. Sie hatten keine Vorstellung davon, dass ihre Linie ein Meridian war, ein Großkreis, der durch die Pole geht und senkrecht auf allen Parallelen zum Äquator steht. Diese Linie festzulegen, wird einer Kommission von Fachleuten übertragen, pari besetzt, die innerhalb von 10 Monaten die Linie in Windrichtungen, Graden von Nord und Süd und angegebenen Entfernungen bestimmen soll. Diese berühmte Linie, wichtigster Punkt des ganzen Vertrags, existierte nur als Definition auf dem Papier. Eine gedachte Linie, deren Verlauf herauszufinden, an eine Kommission verwiesen wurde. Jedenfalls wird in dem Vertrag nicht die geringste Überlegung angestellt, wie 370 Leguas in Längengraden auszudrücken wären. Sie hatten eine klare und auf den ersten Blick überzeugende Formulierung für den Vertrag gefunden. Das genügte. Den Rest erledigt die Kommission. Wird die Kommission erledigen. Der Admiral erkundet zu dieser Zeit die Südküste Kubas Richtung Westen. Am 12. Juni erreicht er die Bahia Cortés, wo die Küste sich noch einmal nach Süden wendet, 50 Meilen von der Südwestspitze der Insel entfernt. 333 Leguas sind sie an dieser Südküste entlang gefahren. Er lässt die gesamte Mannschaft vor einem Notar unterschreiben, sie hätten noch nie eine so lange Insel kennengelernt und es müsse sich um Festland handeln. Die Episode dient meist als Beispiel für den unrealistischen Phantasten-Kolumbus mit seinen irren Vorstellungen von China und Asien. Im Zusammenhang mit dem Vertrag von Tordesillas und dem Memorandum scheint es eher eine juristische Gaunerei gewesen zu sein. Und außerdem war dieser ganze Vorgang überhaupt nichts Außergewöhnliches. Es war ja nicht so, dass etwa der Admiral unbedingt nicht mehr weiter wollte. Die Schiffe waren kaputt, die Vorräte wurden knapp, die Mannschaften hatten die Nase voll. Es war wie bei Bartolomeo Dias und seiner Umrundung des Kaps von Afrika. Durch einen Sturm weit in den Südatlantik verschlagen, nimmt er wieder Kurs nach Nord und landet an einer Küste, deren Verlauf konsequent nach Nordosten geht. Es ist geschafft. Bis hierher und nicht weiter, ist die Ansicht der Mannschaften, obwohl Befehlshaber Diersch am liebsten gleich nach Calicut weitergeschippert wäre. Er lässt sich von seinen Mannschaften schwarz auf weiß bestätigen, dass es nicht an ihm gelegen habe, die neue Küste noch darüber hinaus zu erkunden. Nichts anderes tut der Admiral am 12. Juni 1994 nach 333 Leguas nach Westen an der Südküste von Kuba. 333 und 7x100 Inseln hatte er einen Namen gegeben. Inseln und Festland in Besitz genommen. Ihm gehörte das Ozeanische Meer, von der Linie an nach Westen bis zum Südkap Afrikas. Am 2. Juli ratifizieren Fernando und Isabel in Arevalo den Vertrag. Don Juan holt es am 5. September in Setúbal nach. Der Vertrag schließt in einem Postskript mit der Bitte an den Papst, den Vertrag gutzuheißen und durch eine Bulle zu bestätigen. Das einzige Mal, dass der Papst im Zusammenhang des Vertrages überhaupt erwähnt wird. Papst Alexander hat der Bitte nicht entsprochen und sich insgesamt nicht weiter um die Sache gekümmert. Erst Julius IV. Gab Anfang 1506 seine Bulle mit der Bestätigung des Vertrages von Tordesillas heraus. Bis Mitte des 18. Jahrhunderts wurde der Vertrag von Spanien und Portugal als geltendes internationales Recht angesehen. Später wurde er dann einfach vergessen. Es war ein Vertrag über eine imaginäre Linie, die es in der Wirklichkeit nie geben sollte. Vielleicht war gerade das der Erfolg.